Nein, mein Freund, das bist nicht du. Und irgendetwas setzt dir zu. Wie lange glaubst du das noch aushältst? Mehr und mehr dich isolieren wird nur zur Enttäuschung führen. Aus mit der Karriere, wenn du fällst. Du kennst nur eins, deine Mission. Was ist nur los? Du bist besessen, du hattest stets eine Vision. Hast du dein Ziel denn schon vergessen? Da ist was fremd, da ist was faul. Denn wer dich kennt, sieht, dass dein Ich stirbt. Ich kann es sehen, doch nicht verstehen. Ich seh zugrunde nicht gehen. Du lebtest so wie keiner sonst. Du hattest alles, was du wolltest. Auch eine Braut, dem Schicksal los. Du sahst die Welt, so wie du solltest. Der Überfluss hat dir zum Schluss den Kopf verdreht, hat's dich vereinleibt. Und jetzt siehst du's zum Überdruss. Du hast nichts mehr, was dir bleibt. Vater, glaub mir, Henry würde niemals fliehen. Sein Weg führt ihn bestimmt bald an sein Ziel. Lisa, hör mir zu, ich flehe dich an auf Knien. Ich glaub, Henry treibt ein böses Spiel. Und ich fühle, es wird ihm bald zu viel. Er wird beschimpft, man sagt, er geht zu weit. Und schließlich macht er's auf, er schließt sich ein und führt den Irrsinn einfach fort. Es ist sein Werk. Ein Lebenswerk, das ihn verzehrt, er ist besessen. Gib ihm doch Zeit, was ihn auch treibt, ich bin bereit, es zu vergessen. Ein Alchemist, ich bin nicht blind, der sich vergisst, ist ein Problemkind. Das ist nicht wahr, in dem System ist nur dein Kopf ein Problem. Er kennt nur eins, ein Lebenswerk, was ihn auch treibt, er ist besessen. Gib ihm doch Zeit, was ihn auch treibt, ein Alchemist, ich bin nicht blind, der sich vergisst, ist ein Problemkind. Das ist nicht wahr, in dem System ist nur dein Kopf ein Problem. Gott allein, Herr von Wein, ihm befreien, ihm verzeihen, ihm befreien und ihm verzeihen. Ich bin frei im Land.